Ein deutsches Märchen. Der Käfer unter Seidenfaden. Es war einmal ein König namens Vance, der das Königreich Aradona regierte. Der König und die Königin hatten eine schöne Tochter namens Myra. Sie war eine kluge Prinzessin. Myra war jedoch sehr rebellisch und hörte nicht gern auf ihre Eltern. Sie liebte es, mit ihren Freundinnen im Wald zu gehen, Zeit in der Natur zu verbringen und mit den Tieren zu spielen. Hallo, du schönes Reh. Hast du Hunger? Möchtest du ein paar Blätter essen? Hey, solltest du nicht zum königlichen Abendessen da sein? Ich? Scheint so, als ob der Prinz von Eskesia da sein wird. Schaut, Mädels, was soll ich mit einem Prinzen? Die Regeln im Königreich ärgern mich ohnehin bis auf die Knochen. Oh, okay. Gehen wir am Fluss entlang. Kommt schon, Mädels. Juhu, jetzt reden wir mal. In der Zwischenzeit saßen der König und die Königin am königlichen Esstisch und erwarteten die Ankunft von Prinzessin Myra. Rosie, wo ist deine Tochter? Unsere Tochter? Ja, sie blamiert mich erneut. Können wir erwarten, dass die Prinzessin uns bald die Ehre gibt? Oh, ich fürchte nein, denn sie fühlt sich weiterhin sehr unwohl. Oh, ich verstehe. Das Royal Dinner verlief gut und der Gast bereitete sich auf die Abreise vor. Nachdem er das Königreich verließ, kamen Prinzessin Myra mit ihrer Freundin Alicia kichernd und lachend aus dem Wald. Heute hat es so viel Spaß gemacht. Ja, wir sollten das noch einmal tun. Das machte König Vance und Königin Rosie extrem wütend. Sie sagten aber nichts und kehrten in den Palast zurück. Eines Abends spielte Prinzessin Myra mit ihren Freundinnen im Wald Verstecken. 5, 6, 7, 8. Ich werde mich direkt hinter ihr verstecken und sie erschrecken. Nein, nein, es ist das letzte Spiel für den Abend. Lasst uns Spaß haben. Ich werde mich weit weg verstecken. Das solltest du auch tun. 9, 10, bereit oder nicht, ich komme. Myra rannte und versteckte sich schnell hinter einigen Büschen. Ha, sie wird mich hier nie finden. Plötzlich hörte Myra Stimmen in der Nähe und lauschte. In der Vollmondnacht müssen wir nur ein paar Tropfen dieses Trankes in die Gärten des Königreichs sprühen. Das wird die königliche Familie so krank machen, dass selbst die besten Ärzte sie nicht retten können. Dann werden wir gehen, den Zauber brechen und wenn er uns fragt, was wir wollen, werden wir ihn bitten, uns das Königreich zu übergeben. Wenn er sich nicht daran hält, kommt er in den Kerker. Klingt wie ein Plan, nicht wahr? Prinzessin Myra war verängstigt, als sie das hörte. Ich muss es Mutter und Vater wissen lassen, bevor es zu spät ist. Ha, hab ich dich erwischt. Du hast nicht aufgepasst. Oh! Was ist los mit ihr? Ich denke, hier stimmt etwas nicht. Myra rannte zum Palast, um den König und die Königin zu informieren. Der König war sehr wütend. Mutter, Vater, ich war im Wald und da... Ich will nichts mehr von deinen dummen Spielen hören, Myra. Nein, Vater, ich hörte... Ich sagte, dass es mir egal ist. Nun, es ist ziemlich ernst, also hör mir jetzt bitte zu. Nein, du hörst mir zu. Ich werde mir deine Geschichten nicht anhören, selbst wenn du ein paar Zauberer triffst. Nun, das habe ich. Oh, das ist es, Myra. Du hast mich schon genug in Verlegenheit gebracht. Fort mit dir. Geh in deine Kammer, Myra. Na gut, fein. Außerdem musst du dich mehr wie eine Prinzessin benehmen. Der Prinz von Eskasia kommt morgen zu uns. Er ist extra angereist, um deine Hand anzuhalten. Prinzessin Myra war wütend. Sie stürmte aus dem Thronsaal. Am nächsten Tag wurde das Königreich Aradona geschmückt. Der Prinz des benachbarten Königreichs Eskasia, Julius, kam, um sich zu verbünden, indem er die Prinzessin heiratete. Prinzessin Myra zog sich widerwillig an und empfing ihn im Thronsaal. Schön, dich kennenzulernen, Prinzessin Myra von Aradon. Hallo, Nachbarprinz. Mein Name ist Julius. Ja, ich weiß. Das hat Vater mir gesagt. Myra zeigte das geringste Interesse und verhielt sich, als ob es ihr egal wäre. Nach einigen Versuchen gab Prinz Julius schließlich auf. Später am Tag vor seiner Abreise sprach er mit König Vance. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier, Prinz. Ich habe es in vollen Zügen genossen, Eure Majestät. Aber ich glaube nicht, dass die Prinzessin an einer Ehe interessiert ist. Sie sagte, sie wird nicht mehr lange leben, da du ihr nicht zuhörst. Oh, sie ist in der Tat ziemlich albern. Okay, nun, ich hatte eine gute Zeit. Vielen Dank für euren freundlichen Empfang. Ich werde mich jetzt verabschieden. Aber... Doch Julius hörte nicht auf ihn. Er hatte sich bereits umgedreht, um zu gehen. Das machte König Vance sehr wütend und er ging sofort zur Prinzessin Myra. Aber als er ihr Zimmer erreichte, fand er heraus, dass sie nicht da war. Ah, sie ist wieder im Wald. Sie lässt mir jetzt keine andere Wahl. König Vance rief seine Wachen, um Prinzessin Myra zu finden und sie zu fangen. Die Wachen zögerten, folgten aber trotzdem dem Befehl ihres Königs. Prinzessin Myra wurde gefangen genommen und zum König gebracht. Lasst mich los! Unser Königreich ist in Gefahr! Wachen! Bringt sie zum Turm! Was? Nein, bitte, Vater! Aber König Vance wandte sein Gesicht ab. Prinzessin Myra wurde in einen hohen Turm gebracht und eingesperrt. Sie weinte bitterlich und schlief dann ein. Am nächsten Tag, als sie aufwachte, rannte sie zum Fenster, wo sie Alicia vorbeiziehen sah. Alicia! Alicia! Myra? Was machst du da oben? Und wo? Das ist ein schöner Turm, den deine Eltern dir geschenkt haben. Ich bin im Gefängnis, Dummerchen. Jetzt hol mich hier raus. Das Königreich ist in Gefahr und meine Eltern wollen nicht zuhören. Und was glaubst du, wie ich das machen kann? Lass mich nachdenken. Okay, gib mir einen langen Seidenfaden. Einen Käfer, Packfaden, kräftiges Garn, ein langes Seil und etwas Honig. Okay. Sieh mich nicht so an. Hol die Sachen. Gut, du brauchst nicht zu schreien. Alicia ging los, um das zu holen, was die Prinzessin verlangt hatte. Sie informierte auch Natascha und die beiden Mädchen gingen zurück zum Turm. Alicia bekam den Käfer, den Seidenfaden und den Honig, während Natascha das lange Seil, den Packfaden und den festen Faden bekam. Okay, tut, was ich sage, Mädchen. Bindet den seidenen Faden an den Käfer und streicht etwas Honig auf die Hörner des Käfers. Alicia und Natascha waren ziemlich verwirrt, taten aber, was sie sagte, da sie ihr immer vertrauten. Großartig! Jetzt lass den Käfer den Turm hinaufgehen. Er wird nach seinem Schatz suchen und vorausgehen. Und wie sie sagte, ging der Käfer voraus mit dem seidenen Faden. Der Käfer erreichte oben das Fenster der Prinzessin. In der Zwischenzeit banden die Mädchen das Ende des seidenen Fadens an das Packband. Bingo! Prinzessin, du brauchst uns nicht mehr zu informieren. Wir machen das schon. Myra lächelte stolz ihre weisen Freundin an. Natascha band nun den festen Faden und schließlich das lange Seil zusammen. Myra zog schließlich das lange Seil nach oben und befestigte nun das dicke Seil daran. Schnell kletterte sie hinunter zu den unten wartenden Mädchen. Es ist Zeit, die Zauberer zu stoppen. Natascha, Alicia, bindet den seidenen Faden um die Bäume auf beiden Seiten des Waldweges. Und vergewissert euch, dass ihr euch hinter den Büschen versteckt. Zusätzlich nehme ich das lange Seil. Verstanden, Schwester. Myra rannte in den Wald und sah die beiden Zauberer auf das Königreich zusteuern. Sie versteckte sich hinter den Büschen und sah den Zaubertrank in ihrer Tasche. Vorsichtig ging sie auf Zehenspitzen zu ihnen und entfernte leise den Zaubertrank aus ihrer Tasche und versteckte sich dann wieder hinter den Büschen. Plötzlich hielten die Zauberer an, um etwas Wasser zu trinken. Einer von ihnen sah die Tasche und war erstaunt. Der Zaubertrank in deiner Tasche? Natürlich nicht. Du hattest sie. Wo ist sie denn? Wie kannst du so unverantwortlich sein? Hey, sucht ihr danach? Du Diebin! Komm zurück, bevor ich dich verhexen werde! Haha, probiert's doch! Die Zauberer suchten nach ihren Sachen und konnten sie auch nicht finden. Oh, ihr armen Seelen! Scheint so, als hättet ihr auch eure Sachen verloren. Das machte die Zauberer sehr wütend und sie begannen, sie zu verfolgen. Aber Myra war schnell und rannte auf die Falle zu. Sie sprang über den seidenen Faden. Als die Zauberer sie verfolgten, bemerkten sie den Faden nicht und stolperten darüber und fielen. Natascha und Alicia ergriffen die beiden schnell und Myra fesselte sie mit dem Seil. Ha, geschieht euch recht! Als er die Kampfgeräusche hörte, kamen der König und die Königin aus dem Palast. Der König sah zwei gefesselte Zauberer, die Mädchen und Myra. Was ist hier los? Diese verräterischen Zauberer planten, einen Zauber zu erwirken, um uns alle zu töten und das Königreich zu übernehmen. Ich musste sie aufhalten, bevor es zu spät war. Aber warum hast du mir das nicht früher gesagt? Du hast mich nicht sprechen lassen, Vater. Das machte King Vance sehr verlegen. Ich habe nichts zu sagen. Außer entschuldige bitte, Myra. Nein, Vater. Ich will keine Entschuldigung. Du hast von deiner Seite aus das Richtige getan. Jetzt wollen wir diesen Zauberern eine Lektion erteilen. Ja, Wachen, bringt sie in den Kerker. Die Wachen kamen und nahmen die Zauberer mit. Ihr werdet dafür bezahlen, König Hans. Du wirst dafür bezahlen. Nicht in deinem Leben. Myra und die Mädchen schauten die Zauberer ernst an. Mädels, ich denke, ihr solltet heute Abend im Palast bleiben, um mit uns zu essen. Die Königin hat recht. Gerne belohnen wir euch mit einem herzlichen Dankeschön. Oh, Eure Majestät, ich denke, ein Abendessen klingt toll. Ja! King Vance, Queen Rosie, Prinzessin Myra und die Mädchen saßen beim Abendessen. Die Mädchen feierten und genossen das Mahl. Plötzlich erinnerte sich der König an etwas. Wartet einen Moment. Myra, warst du nicht im Turm eingesperrt? Wie bist du da runtergekommen? Oh! Oh, sie... Ja, der Adler. Ich sprang auf einen riesigen Adler. Er war fast so groß wie ein Greif. Es hat Spaß gemacht. Nun, das nächste Mal, wenn wir dich einsperren, müssen wir definitiv die Wachen da oben stehen haben und die Adler vertreiben. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,